Hilf, ach, hilf, ihr Kriegsgeselle! Ach, es kommt die ganze Hölle! Sieh, wie die verhexten Leiber durch und durch von Flammen glühen! Menschen, Wölfe und Drachen, Weiber, die im Flut vorüberziehen! Ein entsetzliches Getöse, das uns lasst uns alle fliehen! Oben flammt und saust der Böse, aus dem Boden dampft halt rings, dann verdrinkt sein Höllenbrunnen! Im Boden dampf verdrinkt sein Höllenbrunnen. Seht aus dem Boden dampf verdrinkt sein Höllenbrunnen. Lass uns fliehen. Lass uns fliehen. Lass uns fliehen. Lass uns fliehen. Lass uns fliehen. Lass uns fliehen.